哎 Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind Talking Top und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen VIP. Wenn du dich schaffst, kriegst du einen Drink for free. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind Talking Top und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen VIP. Wenn du dich schaffst, kriegst du einen Drink for free. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind turned up und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen VIP. Wenn du Dick schockst, kriegst du einen Drink for free. Ich muss Business machen, weil ich weiter Bugs will. Auf meinem Luxus-Handy siehst du einen Apfel. Ich muss dich nicht abfüllen, denn ich bin ein Madelhau. Und wenn wir von Bricks reden, meine ich kein Domino. Dominos Pizza, Pizza Hut, KFC und Subway. Du bist in der Tat gay, denn du fährst im Subway. Ich bin krass, bay, komm, saug meinen Dick. Ich lege Lines mit meiner Visa-Card drauf auf einen Tisch. Und ich geb keinen Fick auf die Cops, auf die Ops. Hier ganz allein am Blocks, denn ich rap diese Glocks. Hoppe aus dem Rari, lieg drin im Bacardi. Ist der Anzug nicht Givenchy, dann schon wieder von Canali. Von Cavalli ist das Shawty, meine Sneaker von Giuseppe. Von Versace meine Cappy und die Pille macht mich happy. Ich bin heavy, hier am Breiten und die Ketten sind am Schreinen. Ich bin fresh dank meinen Scheinen, deshalb tust du mich beneiden. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind turned up und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen im VIP. Wenn du Dick schaffst, kriegst du einen Drink for free. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind turned up und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen im VIP. Wenn du Dick schaffst, kriegst du einen Drink for free. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind turned up und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen im VIP. Wenn du Dick schaffst, kriegst du einen Drink for free. Bitches blasen wegen meinen Space Jams. Entertainment ist die auch nicht nice. Ist sie nicht meine Bitch? Sie sagt, sie ist Virgin. Ich sag, bitte übertreib mal nicht. Viele bunte Pillen, die sie haben kann. Eine Viertelstunde später fängt sie dann mit Blasen an. Ich steck voller Tatenwand, denn ich rock die Stage. Du hast vielleicht ein Mano, aber du bist trotzdem gay. Keine Shows, keine Slots, keine Tracks, keine Bugs. Hätt dein Leben einen Namen, wird's heißen, das Leben von dem Spaß. Du sagst, deine Ho wird mich nicht ficken, Bro, sag niemals nie. Sie kennt nicht den Lifestyle von dem VIP. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind turned up und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen im VIP. Wenn du Dick schaffst, kriegst du einen Drink for free. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup. Wir sind turned up und ich fick ne Slut. Wir sind faded und wir chillen im VIP. Wenn du Dick schaffst, kriegst du einen Drink for free. Ich hab Mali-Pulver drin in meinem Cup.